Und gelangweilt an der Flasche Wein und macht gekonnt den Eindruck, ich ginge ihr am Arsch vorbei. Oh, sie sieht sich um und wirkt dabei ein wenig schei. Hi, hi. Ist es Zufall oder Glück? Für den Sekundenbruchteil streift mich ihr Blick. Oh, evil woman. You play your game with me. Sie fliegt durch den Saal. Ignoriert mich nicht einmal. Sieht sie mich nicht oder spielt sie mit mir? So oder so. Das ist eine One-Woman-Show. Oh, so oder so. Das ist eine One-Woman-Show. Verdammt, ich sitz am kürzeren Hebel. Sie fliegt durch den Saal. Ignoriert mich nicht einmal. Sieht sie mich nicht oder spielt sie mit mir? So. Spielt